Man war einig über den Stadtteil und dass es zwischen dem Tiergarten und dem zoologischen Garten sein müsse. Ich will den Finkenschlag hören. Und die Papageien auch. Auf dem Friedrichstraßenbahnhof war ein Gedränge. Aber trotzdem, Effi hatte schon vom Coupé aus die Mama erkannt und neben ihr den Vetter Briest. Nach wenig mehr als 5 Minuten rollte die Droschke neben dem Pferdebahngleise hin in die Dorotheenstraße hinein und auf die Schadowstraße zu, in deren nächstgelegene Ecke sich schon die Pension befand. Du musst ja reizen. Also, nicht so stürmisch, Effi. Also, du bist ganz die Alte. Ach, Mama. Ich wollte, es wäre so. Man ändert sich in der Ehe. Also, ich merke nicht viel davon. Du bist noch hübscher geworden, das ist alles. Und mit dem Stürmischen wird es wohl auch noch nicht vorbei sein. Naja, ganz so fetter. Frau von Briest erzählte nun von ihrem Augenleiden und dass es der Arzt für Blutandrang nach dem Gehirn ausgegeben habe. Daher käme das Flimmern. Diät und gelegentlich eine lokale Blutentziehung, dann würde es bald besser werden. Er sprach so von 14 Tagen. Aber ich kenne die Doktorangaben. 14 Tage, das heißt 6 Wochen. Ich werde noch hier sein, wenn Innstetten kommt und ihr in eure neue Wohnung einzieht. Ja, und das ist sicher das Beste von der Sache. Ach, sucht euch nur recht was Hübsches. Ich habe mir Landgrafen oder Kaltstraße gedacht. Elegant, doch nicht allzu teuer. Es traf sich auch wirklich so, dass man in der Kaltstraße etwas durchaus Passendes ausfindig machte. Nur, dass es ein Neubau war, feucht und noch unfertig. Es wird nicht gehen. Schon einfach Gesundheitsrücksichten werden es verbieten. Ja, und dann? Im Ministerial hat es keinen Trockenwohner. Effi, so sehr die Wohnung gefiel, war umso einverstandener mit diesem Bedenken, als sie an einer raschen Erledigung überhaupt nicht lag. Ganz im Gegenteil. Zeit gewonnen, alles gewonnen. Ein Hinausschieben der ganzen Angelegenheit war ja eigentlich das Liebste. Wir wollen diese Wohnung aber doch im Auge behalten, Mama. Sie liegt so schön. Und ist im Wesentlichen das, was ich mir gewünscht habe. Dann fuhren beide Damen in die Stadt zurück. Am Abend war man in der Oper. Dazu hatte der Arzt unter der Bedingung, dass Frau von Briest mehr hören als sehen wollte, die Erlaubnis gegeben. Die nächsten Tage nahmen einen ähnlichen Verlauf. Man war aufrichtig erfreut, sich wiederzuhaben. Es wiederholte sich ihnen allen die schöne Zeit von vor fast 2 Jahren, als man die Ausstattung besorgt hatte. Auch Vetter Briest war ganz der Alte, nur mit dem Unterschied, dass er sich seltener sehen ließ als vor dem und auf die Frage nach dem Warum anscheinend ernsthaft versicherte. Du bist mir zu gefährlich, Cousine. So waren schon beinahe 14 Tage vergangen. Innstetten schrieb immer dringlicher und wurde ziemlich spitz, fast auch gegen die Schwiegermama. Effi sah ein, dass ein weiteres Hinausschieben nicht mehr gut möglich war und dass nun wirklich gemietet werden müsse. Aber was dann? Bis zum Umzug nach Berlin waren immer noch 3 Wochen. Es gab also nur ein Mittel, sie musste wieder eine Komödie spielen, sie musste krank werden. Mama? Ja? Ich denke, wir geben nach und mieten heute noch. Und morgen reise ich. Es wird mir schwer, mich von dir zu trennen. Und welche Wohnung willst du nehmen? Natürlich die erste. Die in der Kaltstraße. Die hat mir von Anfang an gefallen. Und dir auch. Sie wird wohl noch nicht ganz ausgetrocknet sein. Aber es ist ja Sommerhalbjahr. Und wird's mit der Feuchtigkeit zu arg und kommt ein bisschen Rheumatismus. So habe ich ja schließlich immer noch hohen Krämmen. Oh, Kind, beruf es nicht. Ein Rheumatismus ist mitunter da. Man weiß nicht wie. Diese Worte der Mama kamen Effi sehr zu Pass. Sie mietete denselben Vormittag noch und schrieb eine Karte an Innstetten, dass sie am nächsten Tag zurück wolle. Gleich danach wurden auch wirklich die Koffer gepackt und alle Vorbereitungen getroffen. Als dann aber der andere Morgen da war, ließ Effi die Mama an ihr Bett rufen und sagte: Mama, ich kann nicht reisen. Ich habe ein solches Reißen und Ziehen. Es schmerzt mich über den ganzen Rücken hin. Ich glaube, beinahe ist es Rheumatismus. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schmerzhaft ist. Siehst du, was ich dir gesagt habe? Man soll den Teufel nicht an die Wand malen. Gestern hast du noch so leichtsinnig darüber gesprochen. Und heute ist es schon da. Effi schrieb ein Telegramm an Innstetten, worin sie von dem leidigen Zwischenfall und einer ärgerlichen, aber doch nur momentanen Behinderung sprach. Ohne besondere Vorkommnisse verging der Tag. Am anderen Morgen war es nicht besser und am dritten auch nicht. Effi, das geht so nicht länger. Wir müssen den Arzt rufen. Wenn sowas einreißt, dann wird man es nicht wieder los. Wovor die Doktoren am meisten warnen, das sind solche Verschleppungen. Ja, Mama. Aber wen sollen wir nehmen? Nur keinen Jungen. Ich weiß nicht, aber es würde mich genieren. Ein junger Doktor ist immer genannt. Und wenn das nicht ist, desto schlimmer. Aber du kannst dich beruhigen, ich komme mit einem ganz Alten, der mich schon vor etlichen 20 Jahren behandelt hat. Damals war er nahe an 50 und hatte schönes, graues Haar. Ganz graus. Er war ein Damenmann. Aber in richtigen Grenzen. Ärzte, die das vergessen, die gehen unter. Es kann auch nicht anders sein. Und wie heißt der alte Geheimrat? Ich nehme an, dass es ein Geheimrat ist. Ein Geheimrat Rumschüttel. Rumschüttel. Als Arzt für jemanden, der sich nicht rühren kann. Also große Schmerzen kannst du nicht haben. Nein, in diesem Augenblick nicht. Es wechselt beständig. Am anderen Morgen erschien Geheimrat Rumschüttel. Ganz die Mama. Und wo fehlt es? Wo sollen wir helfen? Ach, Herr Geheimrat, es wechselt beständig. In diesem Augenblick ist es wie weggeflogen. Anfangs habe ich an Rheumatisches gedacht. Aber ich möchte beinahe glauben, es ist eine Neuralgie. Schmerzen den Rücken entlang und dann kann ich mich nicht aufrichten. Mein Papa leidet an Neuralgie. Da habe ich es früher beobachten können. Vielleicht ein Erbstück von ihm. Sehr wahrscheinlich. Sehr wahrscheinlich, meine gnädige Frau. Was er bestellt zu sich selber sagte, das lautete... Schulkrank und mit Virtuosität gespielt. Evas Tochter kam mir vor. Ja. Ruhe und Wärme sind das Beste, was ich anraten kann. Eine Medizin? Übrigens nichts Schlimmes. Wird das Weitere tun. Hiervon bitte ich Sie, alle 2 Stunden einen halben Teelöffel voll nehmen zu wollen. Es wird Ihre Nerven beruhigen. Und worauf ich noch dringen möchte, keine geistigen Anstrengungen, keine Besuche, keine Lektüre. Effi hatte sich wundervoll gehalten, ihre Rolle gut durchgespielt. Als sie wieder allein war, die Mama begleitete den Geheimrat, schoss ihr trotzdem das Blut zu Kopf. Sie hatte recht gut bemerkt, dass er ihrer Komödie mit einer Komödie begegnet war. Er war offenbar ein überaus lebensgewandter Herr, der alles recht gut sah, aber nicht alles sehen wollte. Vielleicht, weil er wusste, dass dergleichen auch mal zu respektieren sein könne. Denn gab es nicht zu respektierende Komödien? War nicht die, die sie selber spielte, eine solche? Rumschüttel kam den 2. Tag und dann jeden 3., weil er sah, welche Verlegenheit sein kommender Junge vorbereitete. Nach dem 3. Besuch stand für ihn fest. Hier liegt etwas vor, was die Frau zwingt, so zu handeln, wie sie handelt. Als er seinen 4. Besuch machte, fand er Effi in einem Schaukelstuhl sitzend, Morgen, ein Buch in der Hand. Hoch erfreut. Ich schiebe es nicht auf die Arznei. Das schöne Wetter, die hellen, frischen Märztage, da fällt die Krankheit ab. Ich beglückwünsche Sie. Und die Frau Mama? Sie ist ausgegangen, Herr Geheimrat. In die Kaltstraße. Wir haben doch gemietet. Ein Neubau leider, das macht mir etwas Sorge. Glauben Sie, Herr Geheimrat, dass die feuchten Wände... Nicht im geringsten, gnädige Frau. Lassen Sie 3-4 Tage lang tüchtig heizen und immer Türen und Fenster auf. Da können Sie es wagen, auf meine Verantwortung. Und mit Ihrer Neuralgie, das war nicht von solcher Bedeutung. Aber ich freue mich Ihrer Vorsicht. Sie hat mir Gelegenheit gegeben, eine alte Bekanntschaft zu erneuern. und eine neue zu machen. Er verabschiedete sich in Empfehlungen an die Mama. Meine Empfehlung an die Kaum war er fort, setzte sich Effi an den Schreibtisch. Über Innstetten eben herumschüttle ich und hat mich aus der Kur entlassen. Ich könnte nun reisen, morgen etwa, aber heute ist schon der 24. und am 28. wirst du hier eintreffen. Angegriffen bin ich ohnehin noch. Ich denke, du wirst einverstanden sein, wenn ich die Reise ganz aufgebe. Die Sachen sind ja ohnehin schon unterwegs, auch der Kostenpunkt ist in Betracht zu ziehen. Die Ausgaben werden sich ohnehin häufen. Unter anderem ist Rumschüttel zu honorieren, wenn er uns auch als Arzt verbleibt. Übrigens ein sehr liebenswürdiger alter Herr. Er gilt ärztlich nicht für ersten Ranges. Darmdoktor, sagen seine Gegner und Neider. Aber dieses Wort umschließt doch auch ein Lob. Es kann eben nicht jeder mit uns umgehen. Dass ich von den Kessinern nicht persönlich Abschied nehme, hat nicht viel auf sich. Bei Gieshübler war ich. Die Frau von Krampers hat sich immer ablehnend gegen mich verhalten, ablehnend bis zur Unart. Bleiben nur noch der Pastor, Dr. Hannemann und Krampers, empfehle mich Ihnen an die Familien auf dem Lande, schicke ich Karten, lass mich in einem Telegramm wissen, ob du mit einem einverstanden bist. Wie immer deine Effi. Effi brachte selber den Brief zur Post, als ob sie dadurch die Antwort beschleunigen könnte. Am nächsten Vormittag traf dann auch das erbetene Telegramm von Innstetten ein. Einverstanden mit allem. Ihr Herz jubelte, sie eilte hinunter und auf den nächsten Droschkenstand zu. Kaltstraße 1C. Und dann hielt sie vor der neuen Wohnung. Oben standen die den Tag vorher eingetroffenen Sachen noch bunt durcheinander, aber es störte sie nicht. Und als sie auf den breiten, aufgemauerten Balkon hinaustrat, lag jenseits der Kanalbrücke der Tiergarten vor ihr, dessen Bäume schon überall einen grünen Schimmer zeigten. Darüber ein klarer blauer Himmel und eine lachende Sonne. Ein neues Leben. Es soll anders werden. 3 Tage danach, ziemlich spät, um die 9. Stunde, traf Innstetten in Berlin ein. Alles war am Bahnhof, Effi, die Mama, der Vetter. Der Empfang war herzlich, am herzlichsten von Seiten Effis. Und man hatte bereits eine Welt von Dingen durchgesprochen, als die Droschke vor der neuen Wohnung in der Keitstraße hielt. Oben fehlte noch manches, aber für einen wohnlichen Eindruck war doch gesorgt. Hast du gut gewählt. Kein Haifisch, kein Krokodil, hoffentlich auch kein Spuk. Du bist doch ein kleiner Genie. Das musst du dir mal. Aber Effi lehnte das Lob ab und zeigte auf die Mama. Die habe das eigentliche Verdienst. Danke. Und dann nahm sie um den schon gedeckten Tisch Platz. Und erzähl mir, was war das mit deiner Krankheit? Ach, lassen wir doch das. Das ist nicht der Rede wert. Ein bisschen schmerzhaft und eine rechte Störung, weil es einen Strich durch unsere Pläne gemacht hat. Danke. Aber mehr war es nicht. Und nun ist es vorbei. Dankeschön. Rumschüttel hat sich gewehrt. Ein feiner alter Herr, das schrieb ich dir ja schon. In seiner Wissenschaft soll er nicht gerade glänzen, aber Mama sagt, das sei ein Vorzug. Und sie wird wohl recht haben. Nun sag, was macht Gieshübler und die anderen alle? Tja, wer sind die anderen alle? Krampers lässt sich der gnädigen Frau empfehlen. Das gesellschaftliche Leben in Berlin war während der ersten Aprilwochen noch nicht vorüber, wohl aber im Erlöschen. Und so kam es für sie zu keiner rechten Teilnahme mehr daran. In der 2. Hälfte des Mai starb es dann ganz hin. Und mehr noch als vorher war man glücklich, sich in der Mittagsstunde, wenn Innstetten von seinem Ministerium kam, im Tiergarten treffen oder nachmittags einen Spaziergang nach dem Charlottenburger Schlossgarten machen zu können. Effi sammelte Tannäpfel, die von den Trauertannen gefallen waren, und ging dann Arm in Arm mit ihrem Mann bis auf das nach der Spree hin einsam gelegene Belvedere zu. Der hat uns das auch mal gespuckt haben. Nein, bloß Geistererscheinungen. Das ist doch dasselbe. Da ist ein Unterschied. Geistererscheinungen werden immer gemacht. Wenigstens soll es hier in dem Belvedere so gewesen sein. Das hat mir Vetter Briest das gestern noch erzählt. Spuk aber wird nie gemacht. Spuk ist natürlich. Also glaubst du doch daran? Gewiss glaube ich daran. Es gibt sowas. Nur an das, was wir in Kessin davon hatten, daran glaube ich nicht. Unter allerhand Geplauder, die Reisepläne für den Sommer gewannen mehr und mehr Platz. fuhren sie bis an den großen Stern zurück und gingen dann durch die Korsoallee und die breite Friedrich-Wilhelm-Straße auf ihre Wohnung zu. Man entschied sich für einen Aufenthalt auf Rügen. Effi war einverstanden mit allem, was von Innstetten geplant wurde, auch damit, dass der ganze Hausstand auf 4 Wochen aufgelöst werden und Johanna mit Anni zu den Eltern nach Hohenkremmen reisen sollte. Am Beginn der nächsten Woche brach man auf und am selben Abend noch war man in Sassnitz. Über dem Gasthaus stand Hotel Fahrenheit. Reise hoffentlich nach Rehemühr. In bester Laune machten beide noch einen Abendspaziergang an dem Klippenstrand. Ach, Gerd, das ist ja Capri. Das ist ja Sorrent. Ja, hier bleiben wir. Aber natürlich nicht im Hotel. Die Kellner sind mir zu vornehm. Und man geniert sich, um eine Flasche Sodawasser zu bitten. Ja, lauter Attachés. Es wird sich aber wohl eine Privatwohnung finden lassen. Denke ich auch. Und wir wollen gleich morgen danach sehen. Schön wie der Abend war der Morgen und man nahm das Frühstück im Freien. Innstetten empfing etliche Briefe, die schnell erledigt werden mussten. Und so beschloss Effi, die für sie frei gewordene Stunde sofort zur Wohnungssuche zu benutzen. Ja, gnädigste Frau, das wird schwer halten. Es ist doch aber schon so spät im Jahr. Trotzdem, hier in Sassnitz ist sicherlich nichts zu finden. Weiter hinten am Strand, da wo das nächste Dorf anfängt. Sie können die Dächer von hier aus blinken sehen. Da möchte es vielleicht sein. Und wie heißt das Dorf? Krampas. Krampas? Ja. Ich habe den Namen als Ortsnamen noch nie gehört. Und sonst nichts in der Nähe? Nö, hierherum nichts. Aber höher rauf, nach Norden zu, da kommen noch wieder Dörfer. Und in dem Gasthaus, das dicht neben Stubbenkammer liegt, da wird man ihnen gewiss Auskunft geben können. Es werden dort von solchen, die gern noch vermieten wollen, immer Adressen abgegeben. Effi war froh, das Gespräch allein, ohne Innstetten geführt zu haben. Als sie ihm bald danach Bericht erstattete, verschwieg sie den Namen des angrenzenden Dorfes. Wir wollen das Wohnungssuchen hier ganz aufgeben. Ich möchte hier nicht bleiben. Gestern war es dennoch der Golf von Neapel. Und alles Mögliche, Schöne. Ja, gestern. Und heute? Heute keine Spur mehr von Sorrent? Eine Spur, ja. Aber nur eine Spur. Es ist Sorrent, als ob es sterben wollte. Gut. Ich will dich mit Rügen nicht quälen. Geben wir es auf. Aber wohin? Ich denke, wir bleiben noch einen Tag. Und warten das Dampfschiff ab. Das kommt morgen von Stettin und fährt nach Kopenhagen. In Kopenhagen soll es so fröhlich zugehen. Ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr ich mich danach sehne. Hier ist mir, als ob ich in meinem ganzen Leben nicht mehr lachen könnte. Als ob ich überhaupt nie gelacht hätte. Und du weißt doch, wie gern ich lache. So warteten sie also das Stettiner Schiff ab und am dritten Tag trafen sie in aller Frühe in Kopenhagen ein. 2 Stunden später waren sie schon im Thorvaldsen-Museum. Das ist schön. Ja, Gerd, das ist schön. Ich bin glücklich, dass wir uns hier auf den Weg gemacht haben. Der Abend brachte das Maß des Glücks vollzumachen, eine Vorstellung im Tivoli-Theater. Eine italienische Pantomime, Arlecchin und Colombine. Dann fühle ich doch, dass ich allmählich wieder zu mir komme. Heute Vormittag Thorvaldsen. Und heute Abend diese Colombine. Die dir im Grunde doch noch lieber ist als Thorvaldsen. Offen gestanden, ja. Ich habe nun mal den Sinn für dergleichen. Unser gutes Kessin war ein Unglück für mich. Man blieb noch ein paar Tage hier in Kopenhagen, natürlich mit Ausflug nach Frederiksborg und Helsingør, und kehrte dann mit vielen Stationen und kürzeren und längeren Aufenthalten in Viborg, Flensburg, Kiel über Hamburg, das ihnen ungemein gefiel, in die Heimat zurück. Nicht direkt nach Berlin in die Keithstraße, sondern vorher nach Hohenkremmen, wo man sich nun einer wohlverdienten Ruhe hingeben wollte. Für Innstetten bedeutete das nur wenige Tage, da sein Urlaub abgelaufen war. Effi blieb aber noch eine Woche länger und sprach es aus, erst zum 3. Oktober, ihrem Hochzeitstag, wieder zu Hause eintreffen zu wollen. Anni war in der Landluft prächtig gediehen und was Johanna geplant hatte, dass sie der Mama in Stiefelchen entgegenlaufen sollte, das gelang auch vollkommen. Briest gab sich als zärtlicher Großvater, warnte vor zu viel Liebe, noch mehr vor zu viel Strenge und war in allem der Alte. Eigentlich aber galt all seine Zärtlichkeit doch nur Effi, mit der er sich in seinem Gemüt immer beschäftigte, zumeist auch, wenn er mit seiner Frau allein war. Wie findest du Effi? Lieb und gut wie immer. Und wie dankbar sie für alles ist. Immer so glücklich, wieder unter unserem Dach zu sein. Von dieser Tugend hat sie mehr, als mir lieb ist. Also den Mann und das Kind. Mann ist ein Juwel, Kind ist ein Engel. Aber dabei tut sie, als wäre Hohenkremmen immer noch die Hauptsache für sie. Mann und Kind kämen gegen uns beide nicht an. Ist eine prächtige Tochter. Aber sie ist es mir zu sehr. Es ängstigt mich ein bisschen. Und es ist auch ungerecht gegen Innstetten. Wie steht's denn eigentlich damit? Was meinst du? Ich meine. Und du weißt doch was. Ist sie glücklich? Oder ist da doch irgendwas im Weg? Von Anfang an war mir so, als ob sie ihn mehr schätzt als liebt. Das ist in meinen Augen ein schlimm Ding. Liebe hält auch nicht immer vor. Aber Schätzung? Gewiss nicht. Eigentlich ärgern sich die Weiber, wenn sie wen schätzen müssen. Erst ärgern sie sich, dann langweilen sie sich. Und zuletzt lachen sie. Hast du sowas an dir selber erfahren? Das will ich nicht sagen. Dazu stand ich nicht hoch genug in der Schätzung. Aber schrauben wir es nicht weiter, Luise. Na sag. Wie steht's? Du kommst immer auf diese Dinge zurück. Da reicht ja kein Dutzend Mal, dass wir nun schon darüber gesprochen haben. Immer bist du wieder da mit deinem Alles wissen wollen. Du fragst dabei so schrecklich naiv, als ob ich in alle Tiefen sehe. Was hast du nur für Vorstellung von einer jungen Frau? Und ganz speziell von deiner Tochter. Glaubst du, dass das alles so plan da liegt? Oder dass ich die Wahrheit sofort klipp und klein nennen halte, wenn mir Effi ihr Herz ausgeschüttet hat? Oder was man wenigstens so nennt. Denn was heißt ausschütten? Das Eigentliche bleibt doch zurück. Sie wird sich hüten, mich in ihre Geheimnisse einzuweihen. Außerdem, ich weiß nicht, von wem sie es hat. Sie ist eine sehr schlaue Person. Und diese Schlauheit an ihr, die ist umso gefährlicher, weil sie so sehr liebenswürdig ist. Also das gibst du doch zu. Liebenswürdig. Und auch gut. Und auch gut. Das heißt, voll Herzensgüte. Wie es sonst steht, da bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, sie hat einen Zug, den lieben Gott einen guten Mann sein zu lassen und sich zu trösten. Er werde wohl nicht allzu streng mit ihr sein. Meinst du? Das meine ich. Übrigens glaube ich, dass sich vieles gebessert hat. So. Ihr Charakter ist, wie er ist. Aber die Verhältnisse, die liegen seit ihrer Übersiedlung um vieles günstiger. Sie leben sich mehr und mehr ineinander ein. Sie hat mir sowas gesagt. Und was mir wichtiger ist, ich hab's auch bestätigt gefunden. Mit Augen gesehen. Was hat sie gesagt? Ja, sie hat gesagt, Mama, es geht jetzt besser. Innstetten war immer ein vortrefflicher Mann, einer, wie es nicht viele gibt. Aber ich konnte nicht so recht an ihn heran. Er hatte etwas Fremdes. Und fremd war er mir auch in seiner Zärtlichkeit. Ja, da am meisten. Es hat Zeiten gegeben, wo ich mich davor gefürchtet habe. Das kenne ich. Ja, das kenne ich. Was soll das heißen? Soll ich mich gefürchtet haben? Oder willst du dich gefürchtet haben? Ach Gott, ich finde ja beides gleich lächerlich. Na, du wolltest von Effi erzählen. Sie hat mir gestanden, dass dieses Gefühl des Fremden sie jetzt verlassen hätte. Und darüber sei sie sehr glücklich. Kessin wäre nicht der rechte Platz für sie gewesen. Das Haus, die Menschen da. Aber seit ihrer Übersiedlung nach Berlin, da fühlte sie sich ganz in ihrem Platz. Er sei der beste Mensch. Etwas zu alt für sie und zu gut für sie, aber sie sei nun über den Berg. Diesen Ausdruck hat sie gebraucht. Sie sei nun über den Berg. Ist das nicht merkwürdig? Wieso? Ist nicht ganz auf der Höhe. Ich meine, der Ausdruck. Aber es steckt etwas dahinter. Und das hat sie mir auch andeuten wollen. Meinst du? Ja. Du glaubst immer, sie könnte kein Wasser trüben. Da irrst du dich aber. Sie lässt sich gern treiben. Und wenn die Welle gut ist, dann ist sie auch selber gut. Kampf und Widerstand sind nicht ihre Sache. Dieses Gespräch führten Briest und Frau denselben Tag, als Innstetten von Hohenkremmen nach Berlin hinabreiste. Effi auf wenigstens noch eine Woche zurücklassen. Er wusste, dass es nichts Schöneres für sie gab, als so sorglos hinträumen zu können und immer freundliche Worte zu hören. Ja, das war das, was ihr vor allem wohltat. Sie genoss es auch diesmal wieder in vollen Zügen und aufs Dankbarste, obwohl jede Zerstreuung fehlte. Besuch kam selten, weil es seit ihrer Verheiratung wenigstens für die junge Welt an dem rechten Anziehungspunkt fehlte. Selbst die Pfarrer und die Schule waren nicht mehr das, was sie noch vor Jahr und Tag gewesen waren. Im Schulhaus stand alles halb leer. Die Zwillinge hatten sich im Frühjahr an zwei Lehrer in der Nähe von Gentin verheiratet. Große Doppelhochzeit mit Festbericht im Anzeiger fürs Havelland. Und Hulda war in Friesack zur Pflege einer alten Erbtante, die sich wie gewöhnlich in solchen Fällen um sehr viel langlebiger erwies, als Niemeyers angenommen hatten. Hulda schrieb aber trotzdem immer zufriedene Briefe. Nicht, weil sie wirklich zufrieden war, im Gegenteil, sondern weil sie den Verdacht nicht aufkommen lassen wollte, dass es einem so ausgezeichneten Wesen anders als sehr gut ergehen könnte. An dem 3. Oktober, ihrem Hochzeitstag, wollte Effi wieder in Berlin sein. Nun war es der Abend vorher. Unter dem Vorgeben, dass sie packen und alles zur Rückreise vorbereiten wolle, hatte sie sich schon verhältnismäßig früh auf ihr Zimmer zurückgezogen. Eigentlich lag ihr aber nur daran, allein zu sein. Und so gern sie plauderte, so hatte sie doch auch Stunden, wo sie sich nach Ruhe sehnte. Die von ihrem Oberstock bewohnten Zimmer lagen nach dem Garten hinaus. Im kleineren schliefen Johanna und Anni, die Tür nur angelehnt. In dem größeren, das sie selber bewohnte, ging sie auf und ab. Die unteren Fensterflügel waren geöffnet und die kleinen weißen Gardinen bauschten sich in dem Zuge, der ging, und fielen dann langsam über die Stuhllehne, bis ein neuer Zugwind kam und sie wieder freimachte. Effi schloss das eine Fenster und setzte sich an das andere. Die Flügel ließ sie offen. Neben dem Kirchturm stand der Mond und warf sein Licht auf den Rasenplatz mit der Sonnenuhr. Dahinter standen die hohen Rhabarberstauden wieder, die Blätter herbstlich gelb. Erst wenig über 2 Jahre war es her, dass Effi hier mit Hulda und den Jahnkeschen Mädchen gespielt hatte. Dann war sie, als der Besuch kam, die kleine Steintreppe neben der Bank hinaufgestiegen und eine Stunde später war sie Braut. Effi stand auf, ging auf die Tür zu und horchte. Johanna schlief schon. Und Anni auch. Und mit einem Male, während sie das Kind so vor sich hatte, traten ungerufen allerlei Bilder aus den Kessiner Tagen wieder vor ihre Seele. Das landrätliche Haus, die Veranda. Sie saß im Schaukelstuhl und nun trat Crampas an sie heran, um sie zu begrüßen. Das war der erste Tag. Da fing's an. Während sie dem nachhing, verließ sie das Zimmer, in dem die beiden schliefen. Sie setzte sich wieder an das offene Fenster und sah in die Nacht hinaus. Ich kann das nicht loswerden. Und was das Schlimmste ist und mich ganz irre macht an mir selbst. Morgen um diese Stunde bin ich in Berlin. Und wir sprechen davon, dass es unser Hochzeitstag ist. Er sagt mir Liebes und Freundliches. Und vielleicht auch Zärtliches. Ich sitze dabei und höre es. Und habe die Schuld auf meiner Seele. Und habe die Schuld auf meiner Seele. Ja. Da habe ich sie. Aber lastet sie auch auf meiner Seele? Nein. Und darum erschrecke ich vor mir selbst. Was da lastet, das ist etwas ganz anderes. Angst. Die ewige Furcht. Es kommt doch am Ende noch an den Tag. Und dann. Ich schäme mich. Aber ich schäme mich bloß wegen dem ewigen Lug und Trug. Immer war es mein Stolz, dass ich nicht lügen konnte. Und auch nicht zu lügen brauchte. Lügen ist so gemein. Und nun habe ich doch immer lügen müssen. Vor ihm und vor aller Welt, im Großen und im Kleinen. Wenn alle Weiber so sind, dann ist es schrecklich. Und wenn sie nicht so sind, dann steht es schlecht um mich. Dann ist etwas nicht in Ordnung mit mir. Dann fehlt mir das richtige Gefühl. Das hat der alte Niemeyer mal gesagt. Auf ein richtiges Gefühl, darauf kommt es an. Und wenn man das hat, dann kann einem das Schlimmste nicht passieren. Und wenn man es nicht hat, dann ist man in einer ewigen Gefahr. Am anderen Abend war Effi wieder in Berlin und Innstetten empfing sie am Bahnhof mit ihm Rollo, der dann, als sie plaudernd durch den Tiergarten hinfuhr, nebenher trabte. Dachte schon, du würdest nicht Wort halten. Aber Gerd, ich werde doch Wort halten. Das ist doch das Erste. Sag das nicht. Immer Wort halten ist sehr viel. Mitunter kann man es auch nicht. Ich habe damals auch in Kessin auf dich gewartet, dass du die Wohnung gemietet hast. Wer nicht kam, war Effi. Das war doch anders. Sie mochte nicht sagen, ich war krank. Und Innstetten hörte darüber hin. Er hatte seinen Kopf auch voll anderer Dinge, die sich auf sein Amt und seine gesellschaftliche Stellung bezogen. Eigentlich fängt unser Berliner Leben jetzt erst an. Mal mit Vetter Briest sprechen, mal bei Hiller essen. Das ist kein richtiges Berliner Leben. Das soll nun anders werden. Innstetten war ernsthaft gewillt, auf das stille Leben ein gesellschaftlich angeregteres folgen zu lassen. Um seinet und noch mehr um Effis Willen. Mitunter wurde musiziert. Wüllersdorf, ein Kollege Innstettens im Ministerium, kam oft. Vetter Briest auch. Und während die da, so schickte man zu Gizitzkis hinauf, einem klugen, aufgeweckten Ehepaar, das über ihnen wohnte. Das Beste, was man zunächst von dem neuen Leben hatte, war genauso wie während des zurückliegenden Halbjahres ein Leben im Hause. Und Whist wurde versucht, man gab es wieder auf. Man fand, dass eine Plauderei gemütlicher wäre. Auch auf Gesine kam die Rede. Auf Gieshübler, die Trippelli, Oberförster Ring. Ja, unser gutes Kessin. Eigentlich war es sehr reich an Figuren. Oben an Krampas. Major Krampas. Ganz Bo. Und halber Barbarossa. Denn meine Frau, ich weiß nicht, soll ich sagen, unbegreiflicher oder begreiflicherweise stark in Affektion genommen hatte. Sagen wir begreiflicherweise. Denn ich nehme an, dass er Ressourcenvorstand war und Komödie spielte, Liebhaber oder Bon Vivants. Und vielleicht noch mehr, vielleicht war er auch ein Tenor. Innstetten bestätigte das eine wie das andere. Und Effi suchte lachend darauf einzugehen, aber es gelang ihr nur mit Anstrengung. Und wenn dann die Gäste gingen und Innstetten sich in sein Zimmer zurückzog, um noch einen Stoß Akten abzuarbeiten, so fühlte sie sich immer aufs Neue von den alten Vorstellungen gequält. Und es war ja, als ob ihr ein Schatten nachginge. Die Eltern kamen dann und waren auf Besuch und freuten sich des Glücks der Kinder. Anni wuchs heran. Schön wie die Großmutter. Wenn es an dem klaren Himmel eine Wolke gab, so war es die, dass es, wie man nun beinahe annehmen musste, bei Anni sein Bewenden haben werde. Der Name Innstetten, denn es gab nicht einmal Namensvettern, stand also mutmaßlich auf dem Aussterbeetat. Effi nahm die Erbfolgefrage leicht, wie junge Frauen das tun. Als aber eine lange, lange Zeit, sie waren schon im 7. Jahr in ihrer neuen Stellung vergangen war, wurde der alte Rumschüttel, der auf dem Gebiet der Gynäkologie nicht ganz ohne Ruf war, doch schließlich zu Rate gezogen. Effi litt seit letztem Winter auch an kataralischen Affektionen und war ein paar Mal sogar auf Lunge hin behorcht worden. Tja, also zunächst Schwalbach, meine Gnädigste. Sagen wir 3 Wochen. Und dann ebenso lange Ems. Bei der Emser Kur kann aber der Herr Gemahl zugegen sein. Bedeutet mithin alles in allem 3 Wochen Trennung. Mehr kann ich nicht für Sie tun, lieber Innstetten. Damit war man einverstanden. Der 24. Juni, Johannistag, wurde als Abreisetag festgesetzt. Nein, es bleibt hier. Johanna half beim Packen und Aufschreiben der Wäsche. Sag, Johanna, du bist doch eigentlich katholisch. Gehst du denn nie zur Beichte? Nee. Warum nicht? Früher bin ich gegangen. Aber das Richtige habe ich doch nie gesagt. Na, freilich kann es nicht helfen. Na, das haben wir alle so gemacht. Da waren welche, die haben bloß gekichert. Hast du denn nie empfunden, dass es ein Glück ist, wenn man was auf der Seele hat? Ja, dass es runter kann. Nö. Effi war nun schon 5 Wochen fort und schrieb glückliche, beinahe übermütige Briefe. Innstetten sah der Rückkehr seiner Frau mit Sehnsucht entgegen und beklagte des Dienstes nicht bloß immer Gleichgestellte, sondern jetzt, wo jeder Ministerialrat fort war oder fort wollte, leider auch auf Doppelstunden gestellte Uhr. Ja, Innstetten sehnte sich nach Unterbrechung von Arbeit und Einsamkeit. Mama, wir erwarten dich lange schon, durch Wochen und Tage und Stunden. Nun verwandte Gefühle hegte man draußen in der Küche, wo Anni, wenn die Schulstunden hinter ihr lagen, ihre Zeit am liebsten verbrachte. Du lacht, Papa, voll Freudigkeit, denn die Gattin und mutterlose Zeit ist endlich von ihm genommen. Und Anni lacht und Johanna dazu und Anni springt aus ihrem Schuh und ruft willkommen, willkommen. Dieses Gedicht wurde an einem Mittwochabend auswendig gelernt. Am anderen Morgen, ein erwarteter Brief Effis, hatte noch den mutmaßlich erst in den Schluss der nächsten Woche fallenden Ankunftstag festzustellen, ging Innstetten auf das Ministerium. Machen wir Jetzt war Mittag heran, die Schule aus, und als Anni ihre Mappe auf dem Rücken eben vom Kanal hier auf die Kaltstraße zuschritt, traf sie Johanna vor der Haustür. Anni, da bist du ja schon. Komm mal und sehen, wer am ehesten von uns die Treppe raufkommt. Johanna wollte von diesem Wettlauf nichts wissen, aber Anni jagte voran, geriet oben angekommen ins Stolpern und fiel dabei so unglücklich, dass sie mit der Stirn auf den dicht an der Treppe befindlichen Abkratzer aufschlug und stark blutete. Johanna, mühevoll nachkeuchend, trug das Kind hinein. Ich werde am Doktor schicken. Ich werde am Herrn Papa schicken. Frau Wieseline muss jetzt auch aus der Schule wieder da sein. Sie verwarf aber alles wieder, weil es zu lange dauern würde. Es müsse gleich etwas getan werden. Und so packte sie denn das Kind aufs Sofa und begann mit kaltem Wasser zu kühlen. Alles ging auch gut, sodass sie sich zu beruhigen begann. So, jetzt wollen wir einen Verband machen. Da muss doch noch die lange Binde sein. Die Mama letzten Winter zugeschnitten hat und sich am Eisen Fuß verknickt hatte. Richtig, die liegt im Nähtisch. Wohl zu sein. Bei der Schleuse Spielerei. Ich hol schnell Stimmeisen, dann werde ich den Deckel auf. Und dann wuchtete sie auch wirklich den Deckel ab und begann in den Fächern umherzukramen. Oben und unten die zusammengerollte Binde, jedoch wollte sich nicht finden lassen. Wie ist aber doch, dass ich sie gesehen habe? Während sie halb ärgerlich immer weiter suchte, flog alles, was sie dabei zu Händen kam, auf das breite Fensterbrett. Nähzeug, Nadelkissen, Rollen und Zwirren und Seide, kleine vertrocknete Veilchen, Sträußchen, Karten, Billets. Zuletzt ein kleines Konvolut von Briefen, das unter dem dritten Einsatz gelegen hatte, ganz unten mit einem roten Seidenfaden umwickelt. Aber die Binde hatte sie noch immer nicht. In diesem Augenblick trat Innstetten ein. Was ist denn hier passiert? Anni ist hingefallen. Jutta. Das würde ich mir Ehefrau sagen. Ein Glück, dass ich nicht mit dabei war. Innstetten hatte mittlerweile die vorläufig aufgelegte Kompresse fortgenommen und sah, dass es ein tiefer Riss, sonst aber ungefährlich war. Ist nicht schlimm. Trotzdem, wir müssen sehen, dass Rumschüttel kommt. Was in aller Welt ist denn da mit dem Nähtisch? Und nun erzählte Johanna, wie sie nach der gerollten Binde gesucht hätte, aber sie wollte es nun aufgeben und lieber eine neue Leinwand schneiden. Innstetten war einverstanden. Er setzte sich, als das Mädchen das Zimmer verlassen hatte, zu dem Kind. Du bist so wild, Anni. Was hast du von der Mama? Immer wie ein Wirbelwind. Aber dabei kommt nichts heraus. Oder höchstens sowas. Du hast aber nicht geweint. Und das ist brav. Ich denke, der Doktor wird in einer Stunde hier sein. Tu nur alles, was er sagt. Wenn er dich verbunden hat, so zerre nicht. Rücke und drücke nicht daran, dann halt es schnell. Wenn die Mama dann kommt, dann ist alles wieder in Ordnung. Oder doch beinahe. Ein Glück, dass es noch bis nächste Woche dauert. Ende nächster Woche, so schreibt sie mir. Eben habe ich einen Brief von ihr bekommen. Sie lässt dich grüßen und freut sich, dich wiederzusehen. Du könntest mir den Brief eigentlich vorlesen. Das will ich gern. Aber ehe er dazu kam, klingelte es und Geheimrat Rumschüttel trat ein. Ganz zufällig. Er sprach nur vor, ohne jede Ahnung, dass man nach ihm geschickt und um seinen Besuch gebeten habe. Mit den aufgelegten Kompressen war er zufrieden. Lassen Sie doch etwas Bleiwasser holen. Und Anni, morgen zu Hause bleiben. Überhaupt Ruhe. Dann fragt er nach Effi, wie die Nachrichten aus Ems seien. Er werde den anderen Tag wiederkommen und nachsehen. Rumschüttel ging wieder und Innstetten setzte sich zu Tisch. Anni, trotz ihrer Wunde, auch. Vater und Tochter saßen sich eine Weile stumm gegenüber. Endlich, als ihm die Stille peinlich wurde, tat er ein paar Fragen über die Schulvorsteherin und welche Lehrerin sie eigentlich am liebsten habe. Ja, Anni antwortete auch, aber ohne rechte Lust, weil sie fühlte, dass Innstetten wenig bei der Sache war. Es wurde erst besser, als Johanna nach dem zweiten Gericht ihrem Annichen zuflüsterte, es gebe noch was. Omelette mit Apfelschnitten. Anni wurde nun etwas redseliger und ebenso zeigte sich Innstettens Stimmung gebessert. Als man von Tisch aufgestanden und in das nebenangelegene Zimmer, dasselbe, wo man mit so viel Eifer und doch vergebens nach dem Verbandstück gesucht hatte, eingetreten war,

Von dem Augenblick an hatte mein Unglück einen halben Mitwisser. Und nach den ersten Worten, die wir hier gewechselt haben, hat es einen ganzen. Und weil dieser Mitwisser da ist, kann ich nicht mehr zurück. Ich weiß nicht. Ich mag nicht gern zu der alten, abgestandenen Phrase greifen. Aber es lässt sich nicht besser sagen. Innstetten. Es ruht alles in mir wie in einem Grab. Ja, so heißt es immer. Aber es gibt keine Verschwiegenheit. Und wenn Sie es wahrmachen und gegen andere die Verschwiegenheit selber sind, so wissen Sie es, Wüllersdorf. Und es rettet mich nicht vor Ihnen, dass Sie mir eben sogar gesagt haben, ich kann Ihnen in allem folgen. Ich bin von diesem Augenblick an ein Gegenstand Ihrer Teilnahme. Und jedes Wort, das Sie mich mit meiner Frau wechseln hören, unterliegt Ihrer Kontrolle. Sie mögen wollen oder nicht. Habe ich recht? Oder nicht? Ich finde es furchtbar, dass Sie recht haben. Aber Sie haben recht. Ich quäle Sie nicht länger mit meinem Muss es sein. Die Welt ist einmal, wie sie ist. Und die Dinge verlaufen nicht, wie wir wollen, sondern wie die anderen wollen. Sie blieben noch eine Viertelstunde miteinander und es wurde festgestellt, Wüllersdorf solle noch an demselben Abend abreisen. Ein Nachtzug geht um 12. Ein Nachtzug ging um 12. Dann trennten sie sich. Auf Wiedersehen in Kessin. Am anderen Abend reiste Innstetten. Er benutzte denselben Zug, den am Tage vorher Wüllersdorf benutzt hatte und war bald nach 5 Uhr früh auf der Bahnstation. Wie immer, solange die Saison dauerte, ging auch heute gleich nach Eintreffen des Zuges das Dampfschiff. Das Wetter war herrlich, helle Morgensonne, nur wenig Passagiere an Bord. Als er mit Effi von der Hochzeitsreise zurückkehrte, hier am Ufer der Kessine hin im offenen Wagen, das war ein grauer Novembertag damals, aber er selber war froh im Herzen. Nun hatte sich's verkehrt. Das Licht lag draußen. Und der Novembertag war in ihm. Ich habe mich gestern früh hier einquartiert. Wenn man bedenkt, dass Kessin ein Nest ist, ist es erstaunlich, ein so gutes Hotel hier zu finden. Denn das ist mein Tisch. Ich bezweifle nicht, dass mein Freund, der Oberkellner, 3 Sprachen spricht. Seinem Scheitel und seiner ausgeschnittenen Weste nach können wir dreist auf 4 rechnen. Jean? Ja? Bitte wollen Sie uns Kaffee und Cognac bringen. Sehr wohl, die Herrschaften. Innstetten begriff vollkommen, warum Wüllersdorf nach der Begrüßung diesen Ton anschlug. Er war auch damit einverstanden. So. Er konnte seiner Unruhe nicht ganz Herr werden. Unwillkürlich zog er die Uhr. Noch 1,5 Stunden, oder doch beinahe. Ich habe den Wagen auf 7:45 bestellt. Wir fahren nicht länger als 10 Minuten. Und wo? Kampas hat erst ein Waldstück vorgeschlagen, gleich hinter dem Kirchhof. Aber dann hat er plötzlich gesagt, nein, da nicht. Dann haben wir uns über eine Stelle zwischen den Dünen geeinigt. Ganz dicht am Strand. Die vorderste Düne hat einen Einschnitt. Man sieht aufs Meer. Wie verhielt das sich? Wundervoll. Ich bekenne Ihnen, dass es mich erschüttert hat. Als ich Ihren Namen genannt habe, da ist er totenblass geworden. Aber das hat nur einen Augenblick gedauert. Dann hatte er sich gefasst. Von da an war alles an ihm nur noch Resignation. Es ist mir ganz sicher, er hat das Gefühl, aus der Sache nicht heil herauszukommen. Und er will wohl auch nicht. Wenn ich ihn richtig beurteile, er lebt gern und er ist zugleich gleichgültig gegen das Leben. Er nimmt alles mit und er weiß doch, dass es nicht viel damit ist. Wer wird ihm sekundieren? Oder sage ich lieber, wen wir da mitbringen? Das war dann seine Hauptsorge. Er hat 2-3 Namen hier aus der Nähe genannt. Die hat er dann aber wieder fallen lassen. Die wären zu alt und zu fromm. Er wollte nach Treptow hin telegrafieren an seinen Freund Buddenbrook. Und der ist auch gekommen. Famoser Mann. Und zugleich wie ein Kind. Er konnte sich gar nicht beruhigen. Aber als ich ihm alles erklärt hatte, da hat er dann ebenso wie wir gesagt, Sie haben recht, es muss sein. Ich wundere mich, dass keiner von den Kessinern sich einfindet, um sie zu begrüßen. Ich weiß doch, dass sie sehr beliebt gewesen sind. Und nun gar ihr Freund Gieshübler. Ja, mein alter Gieshübler. Natürlich weiß hier jeder, um was sich's handelt. Deshalb hütet man sich, den Neugierigen zu spielen. Ein offener Kutschwagen wurde sichtbar. Das war noch vor der bestimmten Zeit. Darum kam er so langsam heran. Innstetten fuhr mit dem Wagen, den er innerhalb der Dünen an dem Querweg zurückgelassen hatte, direkt nach der Bahnstation zurück, ohne Kessin noch einmal zu berühren. Den beiden Sekundanten überließ er die Meldung an die Behörden. Unterwegs, er war allein im Coupé, hing er alles nochmal überdenkend dem Geschehenen nach. Das waren dieselben Gedanken wie 2 Tage zuvor, nur dass sie jetzt den umgekehrten Gang gingen, mit der Überzeugtheit von seinem Recht und seiner Pflicht anfingen, um mit Zweifeln daran aufzuhören. Schuld, wenn sie überhaupt was ist, ist nicht an Ort und Stunde gebunden, kann nicht hinfällig werden von heute auf morgen. Schuld verlangt Sühne. Das hat einen Sinn. Aber Verjährung ist etwas Halbes, etwas Schwächliches, zumindest was Prosaisches. Und er richtete sich an dieser Vorstellung auf und wiederholte sich's, dass es gekommen sei, wie es habe kommen müssen. Aber im selben Augenblick, wo dies für ihn feststand, warf es auch wieder um. Es muss eine Verjährung geben. Verjährung ist das einzig Vernünftige. Ob es nebenher auch noch prosaisch ist, ist gleichgültig. Das Vernünftige ist meist prosaisch. Ich bin jetzt 45. Wenn ich die Briefe 25 Jahre später gefunden hätte, so wäre ich 70. Dann hätte Wüllersdorf gesagt, Innstetten seien sie kein Narr. Wenn es Wüllersdorf nicht gesagt hätte, so hätte es Buddenbrook gesagt. Wenn auch der nicht, dann hätte ich es selbst gesagt. Dies ist mir klar. Treibt man etwas auf die Spitze, so übertreibt man. Hat die Lächerlichkeit. Kein Zweifel. Aber wo fängt es an? Wo liegt die Grenze? Bei 10 Jahren? Oder bei 11? Oder bei 10,5? Sein letzter Blick resigniert und doch noch ein Lächeln. Hieß der Blick Innstetten Prinzipienreiterei? Sie hätten es mir ersparen können. Und sich selber auch. Vielleicht hatte er recht. Tja. Wenn ich voll Hass gewesen wäre, wenn ein Rachegefühl in mir gewesen wäre. Rache ist nichts Schönes. Aber was Menschliches hat ein natürlich menschliches Recht. So aber war alles nur eine Vorstellung, einem Begriff zuliebe. War es eine gemachte Geschichte. Eine halbe Komödie. Diese Komödie muss ich nun fortsetzen. Ich muss Effi wegschicken, sie ruinieren und mich mit. Ich hätte die Briefe verbrennen müssen. Die Welt hätte nie davon erfahren dürfen. Und wenn sie dann gekommen wäre, ahnungslos, so hätte ich ihr sagen müssen, da ist dein Platz. Ich hätte mich innerlich von ihr scheiden müssen. Aber nicht vor der Welt. Es gibt so viele Leben, die keine sind. Und so viele Ehen, die keine sind. Kurz vor 10 Uhr abends war Innstetten wieder in seiner Wohnung. Wie steht's mit Anni? Gut. Sie schlief noch nicht. Soll ich sie holen? Nein, das regt sie bloß auf. Ich sehe sie lieber morgen früh. Bringen Sie mir noch ein Glas Tee, Jan. Wer war hier? Nur der Doktor. Und nun war Innstetten wieder allein. Er ging auf und ab, wie er es zu tun liebte. Sie weiß schon alles. Und wenn sie es nicht mit Bestimmtheit weiß, so hat sie sich zurechtgelegt und weiß es doch. Es ist merkwürdig, was alles zum Zeichen wird und Geschichten ausplaudert. Es wäre jeder mit dabei gewesen. Ja. Johanna brachte den Tee. Innstetten trank. Ja, danke. Er war nach der Überanstrengung todmüde und schlief ein. Er war zu guter Zeit auf. Er sah Anni. Er sprach ein paar Worte mit ihr. Er lobte sie, dass sie eine gute Kranke sei. Und dann ging er aufs Ministerium, um seinem Chef von allem Vorgefallenen Meldung zu machen. Ja, Innstetten. Wohl dem, der aus allem, was das Leben uns bringen kann, heil rauskommt. Sie hat's getroffen. Erst spät nachmittags war Innstetten wieder in seiner Wohnung. Ein paar Zeilen von Wüllersdorf fand er dort vor. Innstetten heute früh wieder eingetroffen. Eine Welt von Dingen erlebt. Schmerzliches Rühren, Gieshübler an der Spitze. Von innen sprach er nicht viel, aber die Frau... Er konnte sich gar nicht beruhigen und zuletzt brach er in Tränen aus, was alles vorkommt. Es wäre zu wünschen, dass es mehr Gieshüblers gäbe. Es gibt aber mehr andere.